Heute Nacht fliege ich um die ganze Welt zu den besten Partys, den besten Partys der Welt. Ja, ich will sehen, was auf den 5 Kontinenten so geht. Wie wird gefeiert in den Ländern auf den Kontis der Welt? Wie tanzen Eskimos auf den heißen Beat? Und wie die Cowboys in, ja, in Tennessee? Wie heiß wird die Nacht am Strand von Hawaii? Wie weit geh ich, wenn ich feier, feier, feier? Jetzt geht's los, ich bin wie ein Vogel so frei. Jetzt willst nur du kommen, komm, wir fliegen zu zweit. Kein Ziel zu weit, ja, wir können überall hin, wo wir mit der Musik zu Hause sind. Besten Partys der Welt. Ich bin wie ein Vogel so frei, jetzt willst nur du kommen. Komm, wir fliegen zu zweit, kein Ziel zu weit. Ja, wir können überall hin, wo wir mit der Musik zu Hause sind.